Kapitel 5 Übung 7 Hören und Verstehen. Hör zu und füg ein. Die Zuckerpflaumenfee ist die Lieblingstänzerin vom Prinzen. Es gibt ganz viele Tänzer, Männer und Frauen. In Spanien gibt es sehr gute Schokolade. Der Kaffee kommt aus Arabien. Diese Pfefferminzstäbchen sind ein Geschenk für euch. In China trinken wir viel Tee. Die Tänzer sehen wie Blumen aus. Clara bedankt sich für die Aufführung und die Geschenke.